Nebenberuf Dichter? Nicht etwa eine ostdeutsche Zeitung war es. Dort weist man sehr wohl dem Schriftsteller seine, wenn auch arg eingeschränkte, Funktion in der Gesellschaft zu, sondern ein österreichisches Blatt, in welchem kürzlich ein angesehener Kritiker es ganz offen aussprach, dass der nur Dichter keine Daseinsberechtigung mehr habe. Dergleichen Schmetterlinge könne sich die schwer arbeitende Menschheit nicht leisten. Da der betreffende Herr gleichzeitig Verleger ist. Also immerhin davon lebt, dass er Bücher, die ja irgendwie geschrieben werden müssen, verkauft. Muss er also der Ansicht gewesen sein, dass sich Dichten als Nebenberuf in der Freizeit betreiben lässt. Und lässt sich das nicht sogar beweisen? War nicht Schiller im Hauptberuf erst Chirurg, dann Universitätsprofessor? E.T.A. Hoffmann nicht Kammergerichtsrat? Lessing nicht Bibliothekar? Selbst der große Goethe nicht 10 lange Jahre hindurch fleißigster Staatsminister? Und was haben diese Leute nicht als Dichter geleistet? Da werden unsere druckgeschwärzten Epigonen doch auch nicht so gut sein, sich ihr Brot durch ehrliche Arbeit zu verdienen. Gewiss, Schiller war Dozent und kein schlechter. Und er dichtete nebenbei und starb mit 46 Jahren, sinnlos verbraucht wie eine an beiden Enden angezündete Kerze. Und Hoffmann hat am Tage pflichtgetreu in Akten gewühlt und nachts mit flackernder Hand die glühenden Gebilde gestaltet, an denen sich noch heute der Leser ergötzt. Und er ist ohnehin von schwächlichem Körper mit 45 vergangen. Und der von der Natur mit robuster Gesundheit ausgestattete Goethe war 10 Jahre lang Minister und schrieb während dieser Zeit kaum eine nennenswerte Zeile, bis er sich endlich von Grauen ob seiner geistigen Erstarrung geschüttelt durch eine förmliche Flucht nach Italien rettete, das heißt, wieder ins Land des Geistes zurückkehrte. Ist man sich in Leserkreisen überhaupt klar darüber, was ein Dichter an rein handwerksmäßiger Ausstattung mitbringen muss? Lassen wir einmal die erst in zweiter Linie kommenden Naturgaben beiseite, also den angeborenen Sinn für Rhythmus und Wohlklang, für Landschaftsschönheit und dichterische Situationen. Unausgebildet befähigen sie zum auch schon seltenen guten Leser. Aber der gute Schriftsteller muss auch einen aktiven Wortschatz haben, der das Mehrfache von dem des Durchschnitts beträgt. Er kann gar nicht groß genug sein. Ich habe 3,5 Tage über eine einzigen Strophe zugebracht, schreibt Wieland unruhig an Merck während der Arbeit am Oberon, wo im Grunde die Sache auf einem einzigen Worte, das ich brauchte und nicht finden konnte, beruhte. Ich drehte und wandte das Ding und mein Gehirn nach allen Seiten, weil ich natürlicherweise gern die nämliche bestimmte Vision, welche vor meiner Stirn schwebte, auch vor die Stirn meiner Leser bringen möchte und dazu oft von einem einzigen Zuge oder Reflex alles abhängt. Natürlich darf man gleich wieder spöttisch einwenden, seliger Beruf, wo man sich 60 Stunden um ein einziges Wort mühen kann. Wir bei der Dresdner Bank, gewiss. Aber meinen Sie tatsächlich, dass ein Dichter göttliche Verse nur so hinsprudelt? Dass Goethe umsonst Eckermann eingestand, wie er froh sei, wenn ihm am Tage eine Handbreit Zeilen vom Faust gelinge? Wasser im Mondschein als milde blitzend Glanzgewimmel zu sehen, setzt nicht nur unerhörte Konzentration voraus, sondern bedeutet auch mehrere immer wieder durchgestrichene und weggeworfene Notizzettel. Zu dieser Ausweitung des verfügbaren Wortschatzes gehört nicht nur immer neue Lektüre, sondern ebenfalls die Erlernung mehrerer Sprachen. Das ermöglicht Assoziation, Anklänge an Ähnliches. Harp heißt im Norwegischen Egge. Schon tastet die Hand zum, auch nachts stets daneben liegenden Block. Aber was ist das dann für ein Schlaf? Und kritzelt, eine Egge harfte die Erde. Außerdem braucht man Fremdsprachen für die leider stets notwendige Brotarbeit des Übersetzens. Und was es bloß an regelmäßiger Lektüre kostet, nur um sich den Besitz von einem halben Dutzend Sprachen zu erhalten, weiß ja wohl jeder. Es ist schon traurig genug, dass ein Dichter, der Unwiederholbares zu leisten imstande wäre, zeitraubende Brotarbeiten nebenbei betreiben muss. Aber selbst so ist der Substanzverlust in diesem zehrendsten aller Berufe unerträglich. Ich habe mich an meinem Roman auf den Hund gearbeitet, dass ich manchmal zusammenschaure und zittere wie ein Espenlaub im Wind, schreibt Scheffel vom scheinbar so lustigen Eckhart. Tieck warnte jeden vor dem grausamen Metier. Ich habe es ihm oft gesagt, Herr Legationsrat, Sie arbeiten sich zu Tode, berichtet Jean-Pauls Wirten. Und dann saß er da, die Augen groß und rot aus dem Kopfe herausstehend, und sah mich lange an, ehe er sich besinnen konnte, und wenn er endlich aufstand und die Treppe herunterkam, da schwankte er hin und her, und ich ging, ohne dass er es merkte, vor ihm, damit er keinen Schaden nähme. Selbst im geselligsten Kreise übermannte Lessing, völlig verbraucht mit 50 Jahren, unwiderstehliche Schlafsucht, sodass er unmittelbar aus der lebhaftesten Unterhaltung in dumpf bewusstloses Schweigen verfiel. Swift, Nietzsche, Hölderlin endeten im Irrsinn. Scott, Kant, Newton waren im Alter stumpf und verstanden ihre eigenen früheren Bücher nicht mehr. Dichter im Nebenberuf? Nein, es geht wohl doch nicht.